Gesellschaft für sich. Sich an Kuchen zu versuchen, das ist schwer. Wisst ihr, was ich meine? Zum Kuchenbacken muss ein Kochbuch her. Das geht nicht von alleine. Kleckert mit dem Teig nicht allzu sehr. Ihr wisst schon, was ich meine. Bring doch mal die Backanleitung her. Sich an Kuchen zu versuchen, das ist schwer. Wisst ihr, was ich meine? Zum Kuchenbacken muss ein Kochbuch her. Das geht nicht von alleine. Kleckert mit dem Teig nicht allzu sehr. Ihr wisst schon, was ich meine. Bringt doch mal die Backanleitung her. Dass der Teig gelingt, das wollen wir unbedingt. Das Kochbuch sagt uns an, wie man eine Torte backen kann. Backt alle mit und singt. Wir wollen unbedingt, dass uns diese Torte gut gelingt. Sich an Kuchen zu versuchen, das ist schwer. Das wollen wir unbedingt. Das Kochbuch sagt uns zum Kuchenbacken muss ein Kochbuch her. Wie man eine Torte backen kann. Kleckert mit dem Teig nicht allzu sehr. Backen muss ein Kochbuch her. Klingt.